brech die Herzen der stolzesten Frauen, weil ich so stürmisch und so leidenschaftlich bin. Mir braucht nur eine ins Auge zu schauen und schon ist sie hin. Ich hab bei Frauen so schrecklich viel Glück, das ist kein Wunder, denn mein Sternbild ist der Stier. Mein Blut ist Lava und das ist mein Trick, das liebt man an mir. Ich lach sie an und sage schlau, sie sind die richtige, gnädige Frau. Komm ich in Glut, dann ist mir jede so gut. Ein Mann für alle Orden. Heinz Rühmann. Weil ich so stürmisch von Helmer Harald so Fischer. Leidenschaftlich bin. Mir braucht nur eine ins Auge zu schauen und schon ist sie hin. Heinz Rühmann ist noch immer der bekannteste deutsche Filmstar des 20. Jahrhunderts. In seiner langen Lebenszeit mit mehr als 70 Jahren auf der Bühne und vor der Kamera wurde er zum Idol für ein riesiges Publikum. Zum Liebling mehrerer Generationen, seit Erfindung des Tonfilms bis heute. Sein Schulbubengesicht schien sich kaum zu verändern. Im hohen Alter erst lösten Rollen grand seigneurhaft gütiger Großväter Rühmanns pfiffige Priester, Pauker, Richter und treusorgende Väter ab. Die beamteten Lausejungen und braven Sünder. Ich lach sie an und sage schlau, sie sind die richtige, gnädige Frau. Komm ich in Glut, dann ist mir jede so gut. Dieser langsame Foxtrott aus dem Film 5 Millionen suchen einen Erben gehört zur Hitparade 1938. Zusammen mit Zara Leanders Schlager Der Wind hat mir ein Lied erzählt. Rühmann war mit 35 Jahren im Dritten Reich so beliebt, dass er sogar spielen konnte, was ihm nicht in die Wiege gelegt war. Und das gleich als Doppelrolle, den Frauenhelden mit dem Herzensbrechersong. Natürlich hatte auch Rühmann, als er zum Theater ging, den Helden und Liebhaber spielen wollen und nicht die Naturburschen und Hans Wurst. Über seinem Bett hing ein Bild von Josef Kainz als Hamlet. Und zu seinem ersten Vorsprechen kam er mit dem Auftrittsmonolog des Faust. Doch seine Kleinwüchsigkeit und Pausbäckigkeit, das Penelerhafte und Kleinbürgerliche, standen dem Heldenfach entgegen. Da halfen auch Einlagen, so hoch, dass er fast umknickte, nichts und nichts die Accessoires des Bon Vivants. Ich wollte eben auch als Künstler oder Komödiant auf der Straße auffallen und habe eben dann ein lila Band am Strohhut gehabt, lila Socken, hatte eine lila Krawatte, glaube ich, und ein Stöckchen. Und hatte auch irgendwie farbige Handschuhe. Also so bin ich mit meiner Mutter spazieren gegangen. Und die Leute drehten sich um und lachten. Und sie sagte eben sehr stolz, siehst du, mein Junge, man kennt dich schon. Ja. Die Liebe seiner Mutter, die nichts Gluckenhaftes hatte, ist prägend für Rühmann gewesen. Sie hat ihm Selbstsicherheit gegeben und Orientierung. Nur Frauen hat Rühmann wirklich Vertrauen entgegengebracht. Und sich selber nur, wenn Frauen ihn bestätigten. Die Schauspielerin Ellen Frank, 1934 seine Partnerin in dem Film Heinz im Mond, 1992. Wenn er ganz entspannt war, dann hatte er etwas sehr Berührendes. Und wenn das Gesicht sich so löste, dann kriegte er etwas sehr Berührendes, auch erotisch Berührendes. Aber ich glaube auch, da war der Reiz immer von ihm schon, dieses kleine, halbgeschlossene Auge, diese Pfiffigkeit, nicht? Rühmanns Angespanntheit ergab sich aus einem enormen Ehrgeiz. Dem Ehrgeiz dessen, der unbedingt etwas berichtigen will oder wettmachen möchte. In Dutzenden von Rollen gab Rühmann den von Geburt Benachteiligten, der über seine Chancenlosigkeit triumphiert. Durch Unerschrockenheit, Disziplin, Stehvermögen und festen Glauben an die Unvergänglichkeit kleinbürgerlicher Werte. Weil ihm jedoch die Gefahr der Wiederholung mit zunehmendem Lebensalter immer bewusster wurde, stellte er sich auch immer wieder neuen Herausforderungen. Wie 1971, als er an den Münchner Kammerspielen Harold Pinters Hausmeister spielte. Und wo Everding als Regisseur unser Professor Everding gesagt hat, Sie müssen jetzt alles vergessen, was Sie früher gemacht haben. Wir müssen von vorne anfangen. Es darf kein Ton in diese Figur hinein, wie man ihn von früher kennt, von Ihnen. Und es war sehr schwer und hat mich große Überwindung gekostet, aber ich glaube, ich habe es zum Teil geschafft. War es ihm schwer gefallen, als ein verlauster, verdreckter Penner herumzulaufen? Das ist so ganz gegen seinen Geschmack. Denn Heinz Rühmann ist bei allem, er ist ein ungeheuer ordentlicher Mensch. In Gedanken, in Worten und in Werken. Er möchte eigentlich nur Positives bewirken. Und das lässt ihn manchmal so erscheinen, als ob er nur ein Positivist wäre. Als nur ein. Aber das war etwas, das ist fast eine Mission von ihm. Etwas, verzeihen Sie, etwas Priesterliches an ihm, dass er so gerne immer verbinden möchte, was uneins ist. Er ist ein Ehestifter. Die Ehe von Rühmanns Eltern zerbrach, als Heinz 12 Jahre alt war. Mit seinem älteren Bruder Hermann musste er vom Essener Realgymnasium ins Schülerheim nach Lennep. Den Kindern sollten die Auseinandersetzungen erspart bleiben. Vor lauter Heimweh hatte Heinz damals begonnen, sich abzukapseln, sogar von seinem Bruder. Und 88-jährig noch, erklärte er in Erinnerung an seine Anfängerjahre am Theater. Denn ich habe die Nachmittage, wo ich keine Probe hatte oder frei war, doch sehr viel an mir gearbeitet. Und ich hatte auch damals eine ganze Anzahl Bücher über Theater und über das Theaterleben und immer versucht, mich weiterzubilden, weil ich sehr allein war. Trotz großen Heimwehs, was ich nach meiner Mutter hatte, habe ich diesen Beruf doch so sehr geliebt, dass ich erst nicht nur dabei geblieben bin, sondern auch versucht habe, etwas daraus zu machen. Rühmanns Vater hatte Anfang 1913 den gigantischen neuen Hotelkomplex neben dem Essener Hauptbahnhof gepachtet, den Handelshof. Als Oberkellner im Hotel seines Schwiegervaters, wo Heinz Rühmann am 7. März 1902 auch geboren wurde, hatte Hermann Rühmann begonnen. Und jetzt wollte er als Hotelier des ersten Hauses, der mit den Krupp-Werken expandierenden Stadt, internationale Reputation erlangen. Aber schon am Ende desselben Jahres muss Vater Rühmann Konkurs anmelden. Nach der Scheidung von seiner Frau Margarete begeht er 1915 in Berlin Selbstmord. Und da horche ich nicht wahr und höre, am Motor stimmt doch was nicht. Und richtig, schon setzt der Motor aus mitten im Looping. Ich sage zu dem Mann vor mir, Ruhe, Ruhe, nochmals Ruhe. Ganz gemütlich aus dem Führersitz raus. Wenn Heinz Rühmanns Mutter sich lachend in seiner Darstellung von Charlies Tante wiedererkannte, 1928 an den Münchner Kammerspielen, dann hätte sein Vater sich womöglich in dem von Rühmann oft gespielten Aufschneider imitiert gefunden, der hinter seiner Angeberei die eigene Unsicherheit zu verbergen trachtet. Wie Quacks der Bruchpilot. Na und nun, versuch ich da vorne am Propeller zu drehen. Geht nicht. Kaputt. Der Mann vor mir verliert die Nerven, nicht wahr, und reißt die Maschine hin und her. Aber ich nun elegant über die Traffläche wieder rein in meine Kiste balanciert, nicht wahr? Den Steuerknüppel ganz leicht zwischen zwei Finger genommen, weich wie ein rohes Ei, die Füße auch ganz leicht aufgesetzt. Meine Herrschaft, wer der Elefantenbein hat oder sowas, kann sowieso nichts melden, nicht wahr? Und richtig, bekomme die Maschine wieder in meine Gewalt, zwinge sie unter meinen Willen. Und nun aber den Sturzhelm tief ins Gesicht gedrückt und nur runter, Sturzflug. Aus mindestens 20.000 Meter Höhe. Runter, runter. Der Mann vor mir schließt die Augen, nimmt meinen Blindflug. Aber ich immer Spirale, Spirale, Kreise, Kreise. Und nix wie runter. Das war ein Ding. Und dann kam die Landung. Platt gegangen. Fertig. Bums. Den ersten Beifall in der Kneipe erntete Rühmann schon mit 4, 5 Jahren. Wenn sein Vater ihn aus dem Bett holte und zum Gaudi der Stammtischrunde zu allerlei Darstellungen im Nachthemdchen auf einen Stuhl im Gastraum stellte. Solcher Initiation entsprechend orientierte Rühmann sich sein Leben lang am Publikum als Partner seines Spiels. Deshalb kehrte er immer wieder ans Theater zurück. Der Drang nach direktem Kontakt mit dem Publikum war so stark, dass er als junger Schauspieler die Dramaturgie eines Stückes, die Ökonomie eines Theaterabends, das Zusammenwirken mit den anderen beteiligten Figuren völlig vergessen konnte. Deshalb glaubte er aber auch nur dem Publikum, in welchem Fach es ihn sehen wollte, wie er in seinen Erinnerungen an das zweite Engagement 1921 am Residenztheater Hannover schilderte. Als Lernender in des Meeres und der Liebe Wellen stolzierte ich mit Helm und Schwert herum und schmetterte meinen Monolog ins Premierenhaus, bevor ich quer durch den Hellespont zur geliebten Hero hinüberschwamm. Abgangsapplaus. An einer Stelle, an der ergriffenes Schweigen herrschen sollte. Was war passiert? Der Helmbusch hatte sich gelöst und im Einklang mit dem Textrhythmus ein Eigenleben begonnen. Die Menschen im Theater, Zuschauer wie Kollegen, wischten sich die Tränen aus den Augen. An diesem Abend wurde nicht der jugendliche Held geboren, sondern der jugendliche Komiker. So ein Regenwurm hat's gut, so ein Regenwurm hat's fein. Ach, könnt ich doch ein Regenwürmchen sein. So ein Würmchen hat kein Blut, so ein Würmchen hat kein Herz. Drum fühl ich ja so ein Regenwurm auch keinen Liebesschmerz. Doch bei mir im Innern, da tobt ein wilder Sturm. Ich möchte höflichst dran erinnern, ich bin kein Regenwurm. So ein Regenwurm hat's gut, so ein Regenwurm hat's fein. Ach, könnt ich doch ein Regenwurm, ein Regenwürmchen sein. Lachsalven sollen den Putz vom Plafond der Münchner Kammerspiele geholt haben, wenn Rühmann hier von 1927 bis 1934 mit wechselnden Partnerinnen als Billy Bartlett in der Titelrolle von Avery Hopwoods Schwank der Mustergatter auftrat. Eine Figur, die er zum ersten Mal 1922 am Schauspielhaus Bremen gespielt hatte und noch 1951 am Renaissance-Theater in Wien gab, inzwischen längst in eigener Regie. Es besser zu wissen als der Regisseur, der nicht den Kontakt mit dem Publikum hat, glaubte Rühmann schon als 25-Jähriger in München und erntete von dem damaligen Kritiker der Münchner Zeitung, Hans Braun, eine bis heute staunenswert hellsichtige Kritik. Heinz Rühmann ist jetzt da angelangt, wo der große Komiker beginnt. Ich sage nicht, dass er ein großer Komiker schon ist, aber an diesem Abend zeigte er zum ersten Mal deutlich jene Fähigkeit, durch Komik zu erschüttern. Im Lachen den Ernst, im Ernst das Gelächter aufzurühren und so im Paradox des Tragikomischen die Welt zu spiegeln. Herrgott, hör doch auf! Machst ja sogar mich wahnsinnig mit deinen ewigen Kreuzworträtseln. Sei doch mal ein Kerl. Versuch doch mal mit Weinweib Gesang. Kann ja nicht singen. Quatsch. Weiber meine ich. Wenn es nach uns Männern ginge, würden wir uns doch ein Harem einrichten wie die Türken. 20, 30 Weiber. Möchte ich nicht. Möchte kein Harem haben. Könnt ihr mir die Namen behalten von den Damen? Billy, raff dich doch mal auf. Mach doch Margret mal ganz gehörig eifersüchtig. Lass sie mal eine ganze Nacht auf dich warten und wir sehen, dann gibt's dir was zu raten auf. Ja? Ja. Soll ich machen? Ich mach's einfach. Ich mach's. Lass die mal die ganze Nacht jetzt auf mich warten. Ja. Ich gebe euch nicht Lust, da. Gebe euch mir das Fass. Heilig, jetzt versäumt ihr nochmal. Ich habe satt. Wenn ihr mal zeigt, wer der Herr im Haus ist. Billy. Bist du süß, wenn du wütend bist? Weiß ich. Siehst du, so gefällst du mir. So bist du ein Mann. Wäre noch viel besser gefallen, wenn erst meine Clubabende beginnen. Nein, Billy. Meine türkischen Bäder. Nein, Billy. Warum sagst du nein zu mir? Du wolltest doch keinen Mustergatten. Doch, Billy. Bleib so, wie du bist. Bleib mein Mustergatte. Das weiß ich noch nicht. Die Verfilmung des Mustergatten 1937 zusammen mit Hans Söhnke und Lili Marenbach belegt Hans Brauns Einschätzung 10 Jahre zuvor. Heinz Rühmann gehört, glücklicherweise für ihn, nicht zu jenen Darstellern, die das Körpergefühl dieser Weltverkehrtheit, die uns Tränen der Heiterkeit entlockt, mit Tränen der Melancholie und des Lebensüberdrusses zu büßen haben. Seine Natur ist zu heiter und geradlinig für solche Komplexe. Bonhomie, eine leichte innere Rundlichkeit, eine pfiffige Reservatio schützt ihn vor Abgründen. Aber was man in diesem Augenblick sagen darf, ist, dass es mit Heinz Rühmann ernst wird. Entscheidenden Anteil an dieser Entwicklung hatte Maria Bernheim, eine gebildete Frau aus gutbürgerlichem Hause, 5 Jahre älter als Rühmann, die er an der Bayerischen Landesbühne kennengelernt und 1924 geheiratet hatte. Maria Bernheim, deren Vater ein Justizrat Theaterkritiken für die renommierte Frankfurter Zeitung schrieb, glaubte an die Begabung Heinz Rühmanns, gab ihren Beruf zu seinen Gunsten auf, war ihm Geliebte, Mutter und Muse. Als Rühmann nach 1933 wie besessen einen Film nach dem anderen drehte, lebten sie sich stetig auseinander. Und es wurde deutlich, wie sehr ihm Maria als künstlerisches Korrektiv fehlte. Sicherlich zu Recht hat Rühmann, als Goebbels ihm nahelegte, sich von seiner Frau Maria scheiden zu lassen, sie war Jüdin, eigenen Angaben zufolge geantwortet: Herr Minister, ich verdanke meiner Frau alles. Sie hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Kühl habe Goebbels daraufhin das Gespräch beendet und ihn aufgefordert, sich mit dem Gedanken vertraut zu machen, dass es über kurz oder lang zu einer Trennung kommen müsse. Nach diesem Gespräch wechselte ich zum Staatstheater über. Die Reaktion Görings zeigte mir, dass ich richtig gehandelt hatte. Rühmanns Begründung ist schwer verständlich, denn obwohl am Staatstheater mehrere Kollegen mit jüdischen Ehefrauen engagiert bleiben konnten, ließ er sich trotzdem scheiden. Sein Kommentar? Göring kam schnell zur Sache und empfahl mir, sehen Sie zu, dass Ihre Frau einen neutralen Ausländer heiratet. Das ist die einfachste Lösung. Meinen Segen haben Sie. Punkt und Thema wechseln. Ich verständigte Maria, auch sie empfand diese Lösung unter den gegebenen Umständen als die beste und heiratete einen schwedischen Schauspieler. Und die größte Begabung ohne Disziplin ist weniger wert als eine geringere Begabung mit Disziplin. Was fällt Ihnen eigentlich ein, mich hier so anzugrinsen? Sie geistiges Windei. Über Sie bin ich nämlich jetzt auch im Bilde. Sie sind der Nächste. Sie stehen bereits mit einem Bein auf dem Bahnhof. Naja, mein Lieber, Sie werden noch so klein werden, dass Ihnen ein halber Meter Stoff zum Anzug genügt. Die Gnomen. Eure Weibergeschichten gehören auf. Und zwar restlos. Verstanden? Maria Bernheim kommt in Rühmanns Erinnerungen mit dem Titel »Das war's« noch einmal vor. Sie hatte die letzten Kriegsjahre in Schweden verbracht und kam 1952 wieder nach Deutschland. Rühmann war seit 1939 mit der Schauspielerin Hertha Feiler verheiratet und hatte als Produzent gerade Pleite gemacht. Meine erste Frau Maria kehrte aus Stockholm zurück und erwartete von mir eine monatliche Unterstützung in beträchtlicher Höhe. Als ich das alles später einmal meinem Anwalt erzählte, sagte er nur, und da haben Sie sich nicht aufgehängt? Von Lililililililiebe singt doch jede Amsel am Baum. Von Lililililililiebe schwärmt doch jeder Zeisig im Traum. Von Lililililililiebe, da flüstern die Blumen sich zu. Oh Lililililililiebe, kommt niemals die Welt doch zur Ruhe. Nur du willst von zärtlichen Küssen nichts wissen, doch ich weiß genau. Von Lilililililililiebe, da schwärmt jede reizende, süße, entzückende, kleine, berückende Frau. Zum ersten Mal war Rühmann in Berlin im April 1927 aufgetreten. In den Kammerspielen des Deutschen Theaters, neben Hans Brausewetter in dem Schwank Lockvögel. Das Stück wurde verrissen, Heinz Rühmann gelobt. Herbert Jering schrieb im Berliner Börsenkurier, Lockvögel sind die Studenten, die sich drei Frauen mieten, um ihre Männer zurückzuholen. Am lustigsten der neue Heinz Rühmann. Ein blonder Kommi, klein, unschuldig, sanft, blöd. Ein Typus, eine Erscheinung. Man lacht. Über private Eigenschaften oder über Gestaltung? Die Antwort gab Jering vier Wochen später in seiner Rezension der Aufführung von Georg Kaisers Papiermühle, ebenfalls im kleinen Haus des Deutschen Theaters, diesmal inszeniert von Berthold Viertel. Einen frechen Provinzknirps mit Pariser Tick spielte Heinz Rühmann. Umwerfend wie in den Lockvögeln. Und diesmal bestimmt ohne Zufallskomik. Jeder Satz, jede Pause, jede Bewegung saß. Eine köstliche Präzisionsleistung. Nur manchmal hat man für Sekunden das Gefühl, dass die Provinzjungens, die er darstellt, noch Reste von Provinzroutine abzustreifen haben. Nicht nur Herbert Jering schrieb positiv über den 25-jährigen Heinz Rühmann. Auch die Deutsche Allgemeine Zeitung hob ihn hervor, Alfred Kerr erwähnte ihn wohlwollend und Monty Jacobs schrieb in der Vossischen Zeitung von der trockenen Selbstverständlichkeit und Dummdreistigkeit, mit der Heinz Rühmann alle Herzen gewinnt. Damit war Rühmann sozusagen auf Anhieb durch in Berlin. Und da Max Reinhardt auch das Theater in der Josefstadt leitete und die Salzburger Festspiele, war Rühmann zwei Monate später schon in Wien zu sehen und acht Wochen später bei den Salzburger Festspielen. Frau Meisterin, pack mein Ränzel ein und gib mir meinen Hut. Denn heute muss geschieden sein, feins Liebchen, lass das Weinen sein, mich juckt das Schneiderblut. Denn ein Schneider, der muss wandern, geradeaus ins Glück hinein. Es kam Rühmann entgegen, dass ihn, genauso wie das breite Publikum, die enormen Veränderungen der Kunstszene in den 20er Jahren wenig bekümmern. Geradeaus ins Glück hinein. Darüber hinaus bereiteten ihm die technischen Anforderungen des neuen Tonfilms im Gegensatz zu vielen seiner Kollegen keinerlei Probleme. Er hatte seine Stimme nie zur Bewältigung expressionistischer Ekstasen erweitert, sondern vielmehr begonnen, eine gewisse modulationsarme Monotonie des Sprechens als Wirkungsmittel und Wiedererkennungseffekt einzusetzen. Er war 28 Jahre alt, pendelte mit dem Nachtzug zwischen den ersten Häusern in München und Berlin hin und her und wusste mehr und mehr mit seinem schauspielerischen Handwerkszeug umzugehen. Wer hinterm Ofen sitzt und die Zeit wenig nützt, schont zwar seine Kraft, aber wird auch nichts erreichen. Wer aber nicht viel fragt und geht los unverzagt, für den gibt's kein Fragezeichen und dergleichen besser schafft. Jawohl, meine Herren, so haben wir's gern, denn von heut an gehört uns die Welt. Jawohl, meine Herren, die Sorgen sind fern. Wir tun, was uns gefällt. Und wer uns stört, ist, eh er's noch begreift, längst von uns uneingeseift. Jawohl, meine Herren, darauf können Sie schwören. Jawohl, jawohl, jawohl. Mit Hans Albers, dem großen Kollegen, wie Rühmann seinen toupetblonden Partner anredete, bekam Rühmann nicht erst beim Badewannensong zu tun, als falscher Dr. Watson in Der Mann, der Sherlock Holmes war. Schon in Bomben auf Monte Carlo hatte ihn die Ufer mit Hans Albers zusammengespannt, der Rühmann seinerseits als den Herrn Kollegen von der Sommerbühne titulierte. Seit Rühmanns Einstiegserfolg mit der ersten Tonfilmoperette, Die drei von der Tankstelle, war nicht mal ein Jahr vergangen und schon sein dritter Film titelte Heinz Rühmann in. Im Alter wurde Rühmann sehr besinnlich, wenn er die unglaublichen Zufälle bedachte, die seine steile Karriere ermöglicht hatten. Ich glaube, je älter ich werde, an Schicksal, nicht an Zufälle. So wie Albert Schweitzer. Der Zufall ist das Pseudonym, das der liebe Gott sich zulegt, wenn er unerkannt bleiben möchte. Erich Pommer, der Rühmann zum Uferstar machte, musste genauso emigrieren wie Max Reinhardt, der ihn nach Berlin ans Deutsche Theater geholt hatte. Oder wie Regisseure, mit denen Rühmann bis 1933 gedreht hatte. Wilhelm Thiele, Hans Schwarz, Robert Siodmak, Fritz Kortner, Kurt Gerron, Friedrich Holländer, Max Uffels. Warum der liebe Gott, schicksalsspielend, das alles so handhabte, bleibt natürlich Rühmanns Geheimnis. Für ihn stellte sich die Frage der Emigration jedenfalls nicht. Sein Publikum emigrierte ja auch nicht. Und wie der sprichwörtliche kleine Mann hatte auch Rühmann sich um Politik nie groß gekümmert, daher auch nie Partei ergriffen und dementsprechend niemanden gegen sich aufgebracht. Obwohl gerade er, schließlich war er mit einer Jüdin verheiratet, reichlich Gelegenheit dazu gehabt hätte, in der Hauptstadt der Bewegung, wo Hitler am 9. November 1923 schon mal den Marsch auf Berlin probte und braune Krawallmacher Theatervorstellungen störten. In seinen Memoiren erwähnt Rühmann das Schicksal seines väterlichen Vorbilds, des Berliner Publikumslieblings Otto Walburg, bei dem er ein- und ausgegangen war, mit drei Pünktchen in einem Satz, der seinen Bericht über Dreharbeiten mit Kurt Gerron abschließt. Gerron emigrierte noch rechtzeitig mit meinem Freund Otto Walburg nach Holland. Leider nur bis Holland. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Während die deutschen Schauspieler den deutschen Truppen in die besetzten Länder folgten, um die Studiokapazitäten für die kriegswichtige Unterhaltungsindustrie zu nutzen, kämpften deren vertriebene Kollegen ums Überleben und klammerten sich an die Hoffnung, doch noch aus Europa herauszukommen. Otto Walburgs Sohn René Wasserzug hatte sich in Frankreich der Résistance angeschlossen. René Wasserzug, in einem Brief hat Ihnen Ihr Vater geschrieben aus Amsterdam am 26. Februar 1942, Steinhoff war hier, auch Rühmann, aber beide haben sich nicht gemeldet. Wie ist das zu verstehen? Das ist zu verstehen, dass beide so charakterlos waren, wie sie schon in Wien charakterlos waren und ihn vermieden haben zu besuchen. Denn in Wien sind sie auch gewesen, Steinhoff und Rühmann. Und dass Rühmann für mich ein ganz charakterloser Mensch gewesen ist, der nach dem allem, was mein Vater für ihn getan hat und für ihn, er war so ein wirklicher Freund in Apostroph, ja, in Anführungsstrichchen, ja. Und sie haben meinen Vater vollkommen fallen lassen, ja. Und das war für meinen Vater wohl die größte Enttäuschung. Der Einzige, der wirklich getraut hat, etwas für meinen Vater zu machen, das war Hermann Thiemich und Max Hansen, alle beide, ja. Otto Wallburg fiel schließlich, wie Anne Frank mit ihrer Familie, einer Denunziation zum Opfer und wurde, wie Kurt Gerron, von Amsterdam ins Lager Westerbork gebracht, 1944 nach Theresienstadt deportiert und in Auschwitz vergast. Es brauchte Jahre, ehe sein Sohn über das Internationale Rote Kreuz Gewissheit darüber erhielt. Danach bemühte er sich, entsprechend dem Gesetz zur Entschädigung für Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung, um Bestätigung der Lebensverhältnisse seines Vaters. Über dessen Wochenendhaus am Stölpchensee nahe den Babelsberg-Studios Heinz Rühmann gerne seine Flugkunststücke vorgeführt hatte. Ich selber habe Rühmann 1957 geschrieben, wegen des Nachlasses meines Vaters und so weiter, für meinen Bruder und für meine Schwester, um das zu regeln alles. Und da hat er mir geschrieben, er würde sich an nichts mehr erinnern. Mein Freund, ein guter Freund, das ist das Schönste, das es gibt auf der Welt. Mein Freund bleibt immer Freund, und wenn die ganze Welt zusammenfällt, drum sei auch nicht betrübt, wenn dein Schatz dich im Schmerz verliebt. Mein Freund, ein guter Freund, das ist der beste Schatz, den es gibt. Nach Ausstrahlung der amerikanischen Serie Holocaust brach in Deutschland plötzlich der Philosemitismus aus. Dabei hatten die Fernsehverantwortlichen mit dem Einmal muss Schluss sein Argument noch eine Platzierung im ersten Programm abgelehnt. In der Bildbiografie, die zu Rühmanns 85. Geburtstag 1987 erschien, spiegelt sich dieser atmosphärische Umschwung wider. Darin finden sich zwei Fotos zu dem Spielfilm Paradies der Junggesellen, in dem sich Rühmann zusammen mit Josef Sieber und Hans Brausewetter als Koch versuchte, Regie Kurt Hoffmann. Seinem Bildkommentar zu den abgedruckten zwei Standfotos gab Rühmann den Satz bei: Für mich hat dieser Film eine ganz besondere Bedeutung, seit ich weiß, dass ein Foto, jenes mit Schürze und Zigarre, in einem Haus in Amsterdam hing. Im zweiten Stock der Prinsengracht 263 im Zimmer von Anne Frank, das heute Erinnerungsstätte an eine schlimme Zeit ist. Während Anne Frank in Amsterdam vor ihren deutschen Landsleuten zitterte, sang Rühmann zum Gaudi von Goebbels, mit dem er auch familiär verkehrte, im großen Sendesaal des Großdeutschen Rundfunks in der Berliner Masurenallee mit Hans Brausewetter und Josef Sieber den Hit aus Paradies der Junggesellen, der als Durchhaltenummer im Dritten Reich so beliebt wurde, dass Rühmann sich sogar selbst damit zitierte, als er in seinem Film Quacks in Afrika mit rassistischen Invektiven auf die kriegsbemalten Schwarzen losging. Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Keine Angst, Rosmarin. Wir lassen uns das Leben nicht verbittern. Keine Angst, Rosmarin. Und wenn die ganze Erde bebt und die Welt sich auseinanderhebt, das kann doch einen Seemann nicht erschüttern. Das Publikum, das mit den Stars überlebt hatte, verehrte seine Stars natürlich weiter. Die von Hitler und seinesgleichen mit Ruhm und Geld überschütteten Theater- und Filmidole und deren Nachwuchs blieben und wurden Stars auch der 50er, 60er, 70er Jahre der Bundesrepublik Deutschland. Damit hatte die heimliche Kontinuität der deutschen Geschichte ihre öffentlich bewunderten Repräsentanten. Es entstand die schizophrene Situation, dass wir politisch alles ächten, was mit Nazi-Deutschland zu tun hat, dessen Theater- und Filmstars jedoch weiterhin feiern. Heinz Rühmann ist in Deutschland politisch nur ein einziges Mal angeeckt, zur Jahreswende 1950-51, als er zu Otto Grotewohls Initiative Stellung bezog, einen gesamtdeutschen konstituierenden Rat zu bilden, veröffentlicht in der Südbayerischen Volkszeitung vom 13. Januar 1951. Ich habe mit Interesse nochmals den Brief von Herrn Grotewohl an Herrn Dr. Adenauer gelesen, und wenn ich auch im Grunde genommen ein unpolitischer Mensch bin, so finde ich doch, dass wir heute in einer Zeit leben, in der man zu den täglichen Dingen des Lebens, die an einen herantreten, einfach Stellung nehmen muss. Ich würde es daher mit unsagbarer Freude begrüßen, wenn sich eine Verständigung herbeiführen ließe und wenn diese sechs Herren, wie vorgeschlagen, sich an einen Tisch setzen würden, um dafür einen Weg zu finden. Dies wäre dann, wenn auch ein verspätetes, so doch gewiss das schönste Weihnachtsgeschenk, das man dem deutschen Volke bescheren könnte. Während die Ostpresse seine Stellungnahme genüsslich ausschlachtete, nutzte die Westpresse die Gelegenheit, unter anzüglicher Verwendung berühmter Rühmann-Filmtitel aus braunen Tagen seine menschelnde Unbedarftheit zu verspotten. Und das Filmecho druckte die Zuschrift eines Kinobesitzers, dann solle Rühmann sich doch in der russischen Zone betätigen. Das hatte er nach dem Krieg schon getan, weil er in den Westzonen nicht auftreten durfte. Und nun verbreiteten sich Gerüchte, er wolle zur DEFA gehen. Jedenfalls hatte Rühmann sein gesundes Empfinden fürs Volk wohl vorübergehend eingebüßt. Ich fühlte mich nicht wohl, ich war in keiner guten Verfassung. Ich bin nämlich ein Mensch, der eine Umgebung braucht, der ein Zuhause haben muss. Das hatte ich damals nicht. Und ich glaube, ich kann ebenso einfach nicht arbeiten und war ebenso ein bisschen verloren und stand zwischen den Stühlen und fand einfach auch nicht den Ton. Ich war auch durch die geschäftlichen Dinge so abgelenkt, dass ich einfach mich nicht als Schauspieler finden konnte. Dabei schien es zunächst so, als ob es auch für Rühmann bruchlos weiter aufwärts ginge. Schon am 2. Mai 1945 kommt aus Moskau Walter Ulbricht mit Genossen, um eine neue Verwaltung aufzubauen. In Gesamt-Berlin, versteht sich. Und schnell soll es gehen, denn die Truppen der westlichen Alliierten erreichen Berlin erst Anfang Juli. Und wenn die Publikumslieblinge mitmachten, das wussten die Sowjets so gut wie die Nazis, hatten sie die Hälfte der Leute schon auf ihrer Seite. Die Kammer der Kulturschaffenden etablierte sich in den unversehrten Räumen der Reichskulturkammer in der Schlüterstraße, Berlin-Charlottenburg. Und am 19. Mai konstituierte sich der neue Berliner Magistrat in der städtischen Feuersozietät in der Parochialstraße, Berlin-Mitte. Ich sitze hier am Telefon und an der Schreibmaschine. Die Formel für mein Dasein ist das stolze Wort, ich diene. Mich gibt es nur, wenn ich gerufen werde. Das ist mein ganzer Zweck auf dieser Erde. Es muss kleine Leute geben, es muss große Leute geben, denn die Großen wollen leben. Ja, darum gibt's die Kleinen eben. Und die einen dürfen sagen: Herr Schmidt, geben Sie mir doch mal den Vorgang internationaler Güterumschlag her. Und die Kleinen dürfen lächeln, bitte sehr. Auf einem Foto zur ersten Sitzung des Berliner Magistrats am 19. Mai ist Walter Ulbricht mit Heinz Rühmann festgehalten, der als Vertreter des Filmausschusses der Kammer der Kulturschaffenden eine Rede hielt, die die Berliner Zeitung in ihrer ersten Nachkriegsausgabe am 21. Mai 1945 referierte. Er, der wie so viele andere Kulturschaffende sofort seine Person und sein Können in den Dienst des Wiederaufbaus gestellt hat, führte etwa Folgendes aus. Ernste, leidenschaftliche Arbeit an der Zukunft schließe keineswegs die Freude und den Humor aus. Im Gegenteil, wer wirklich arbeite, habe umso mehr Freude und Entspannung verdient. Er versprach unter stürmischem Beifall der Anwesenden, dass er und alle volksverbundenen Künstler freudiger und schwerer arbeiten würden als je zuvor, um den am Wiederaufbau Schaffenden die Freude und die Entspannung, derer sie bedürfen, mit den Mitteln der Kunst zu bieten. Diese Aufgabe ist umso schöner für uns, schloss Heinz Rühmann, als jetzt die Kunst befreit sein wird von allen Schikanen und Fesseln, unter denen sie bis vor wenigen Tagen litt. Wenig später beschließt der Magistrat von Berlin, Heinz Rühmann die Leitung des unzerstörten Renaissance-Theaters in Berlin-Charlottenburg zu übertragen. Und auch im Filmausschuss der Kammer der Kulturschaffenden werden zusammen mit den Lebensmittelkarten für Privilegierte die Posten und Produktionsmöglichkeiten vergeben. Rühmann verfügt vor der Währungsreform noch über erhebliche Geldmittel, die er auf mehrere Konten, unter anderem auch in Wien, verteilt hatte. Aber die amerikanischen Kulturoffiziere, darunter als Filmspezialist Billy Wilder, der an Robert Siodmaks Rühmann-Film »Der Mann, der seinen Mörder sucht« 1931 als Buchautor beteiligt gewesen war, beurteilten die Entwicklung anders als die Sowjets, wie den Akten der amerikanischen Kontrollbehörde zu entnehmen ist. Zweifellos gibt es zum augenblicklichen Zeitpunkt innerhalb der Kammer eine kleine Clique, die fieberhaft daran arbeitet, so viel wie möglich an Talent, Geld und Prestige aus der Filmorganisation zu retten. Heinz Rühmann ist auch nicht der richtige Mann am richtigen Platz, ein unverkennbarer Opportunist. Er spricht nicht einmal über seine Pläne für die Künstler als Gruppe, sondern nur über die Produktion, die er zusammen mit Klagemann machen möchte und an der Rühmann, wie er selbst sagt, finanzielle Interessen hat. Ist heute ein Himmel trübe, verlier nicht gleich den Mut. Ein kleines bisschen Liebe macht alles wieder gut. Das bleibt nicht so, das bleibt nicht so. Auch du wirst einmal wieder froh. Alles geht vorüber, alles heilt die Zeit. Besondere Erklärungsschwierigkeiten bereitete Rühmann die Tatsache, dass es ihm selbst während des Krieges ermöglicht worden war, nicht von seinem Hobby, der Fliegerei, lassen zu müssen. Solche Extratouren mussten trotz allerhöchster Unterstützung irgendwie auch amtlich beglaubigt werden. Rühmann machte Fahrgestellerprobungen für die Firma Bücker, erhielt eine soldatische Grundausbildung und wurde von der Abwehr offiziell als Kurierflieger eingestellt. Nach dem Krieg gab er sich jedoch verwundert, wie man missverstehen konnte, dass er in der Deutschen Wochenschau in Uniform wie im Einsatz für Volk und Vaterland gezeigt wurde. Das bleibt nicht so, das bleibt nicht so. Auch du wirst einmal wieder froh. Alles geht vorüber, alles heilt die Zeit. In seinen Memoiren fasst Rühmann seine Antwort vor dem Entnazifizierungsausschuss in einem einzigen Satz zusammen, nachdem er dem Ausschuss eine Frage von entsprechendem Niveau in den Mund legt. Einer der Herren fragte mich, warum haben Sie denn im Krieg so viele Filme gemacht? Sie hätten sich doch etwas zurückhalten können. Ich antwortete, ich bin nun mal Schauspieler und spiele gern. In diesem Satz formuliert sich ein bemerkenswerter Anspruch auf Verantwortungslosigkeit. Natürlich war es schwer, der gezielten Privilegierung durch die höchsten Repräsentanten des Dritten Reiches und seinen Kanzler, der auch Rühmann zum Staatsschauspieler ernannte, zu widerstehen. Niemand, der sich in dieser Situation nicht befunden hat, weiß, ob er solchen Versuchungen standgehalten hätte. Aber statt wenigstens danach, als das ganze Ausmaß der Verbrechen vor aller Welt sichtbar wurde, sich zu korrigieren, stellte Rühmann eine Selbstgerechtigkeit zur Schau, für die der Schriftsteller Ralph Giordano den Begriff »die zweite Schuld« geprägt hat. Mir ist es gelungen, glaube ich, jemand vom Publikum zu sein, also in die Menschen mit hineinzugehen. Ich sehe es auch an der Post und an den Briefen, an den Zuschriften, die ich bekomme. Ich werde oft geduzt, man hält sich gar nicht mehr mit dem Sie auf. Und vielleicht auch durch die menschliche Note, die ich immer bevorzugt habe, und bei mir steht immer im Vordergrund der Mensch, den ich darzustellen habe, bin ich vielleicht den Menschen näher gekommen als andere Schauspieler, die es auch vielleicht versucht haben. Es ist nicht auszudenken, welche Wirkung für die ganze Nation es hätte haben können, wenn Heinz Rühmann sich von seiner Rolle als Filmstar im Dienste von Goebbels Propaganda durch Unterhaltung distanziert und ein Wort des Bedauerns für die Opfer gefunden hätte. Aus eben dem Grund, den der Regisseur Helmut Weiß in seinem Persilschein für Rühmann als Entlastung geltend machte. Wir haben in Deutschland, Gott sei Dank, keine populären Politiker mehr. Und die neuen Politiker sind noch nicht in dem Sinne populär und können es ja auch noch gar nicht sein. Wir besitzen zurzeit überhaupt nur zwei Menschen, die bei der breiten Masse des Volkes populär und beliebt sind. Hans Albers und Heinz Rühmann. Unser Leben ist ein Zirkus mit einer Raubtierschau. Das Programm läuft täglich Tag und Nacht. Wir glauben, wir sind Publikum, doch leider sind wir meist nur der August, über den man lacht. Einem bist du stets im Wege, der sagt, hoppla, Herr Kollege, und stellt dann ein Bein dir aus Versehen. Doch in deinem Schmerz, dem größten, soll dich das Bewusstsein trösten. Ihm kann's morgen ebenso ergehen. Ihr wisst ja, das kann jedem passieren. Das kann jedem passieren. Sowas ist heute ein Zeichen der Zeit und kann jedem passieren. Kann mir, kann dir, kann ihm, kann ihr, kann jedem von uns, kann sogar euch passieren. Zu seinen ersten Dreharbeiten seit 1945 in Berlin, zu dem Farbfilm Briefträger Müller, wird Rühmann auf dem Flugplatz Tempelhof von einer Kapelle aus 15 Musikern empfangen, die in Postuniform »Das kann doch einen Seemann nicht erschüttern« spielten, 1953. Schnulzen-Uli, wie Kurt Ulrich in der Branche hieß, hatte mit Heimatfilmen wie Schwarzwaldmädel oder Wenn der weiße Flieder wieder blüht Geld gemacht, bot Rühmann einen langfristigen Vertrag mit Entschuldungshilfen und beglückte ihn vor allem auch mit einem Flugzeug. Das lief auf den Namen der Produktionsfirma Berolina und blieb damit Rühmanns Gläubigern entzogen. Sein eigentliches Comeback aber, auf das sich die Berolina von Anfang an stützen konnte, verdankt Rühmann dem Produzenten Jula Trebitsch, der ihn zuvor mit dem Film »Keine Angst vor großen Tieren« einem großen Publikum zurückgab. Als kleinen deutschen Angestellten Emil Keller, der wie Millionen von Menschen damals an Untermiete leben musste und sich nach Unabhängigkeit sehnte. Im Laufe des Films überwindet er die Angst vor großen Tieren aller Art und kriegt mit seinem soliden, doch nicht prüden, hübschen Frauchen auch sein Eigenheim. Keine Angst vor großen Tieren, keine Angst, die tun nicht weh. Wenn du Mut hast, kannst du nichts verlieren. Wenn es schief geht, das geht auch passé. Keine Angst, nur schnell parieren. Du bekommst, was du verlangst. Wovor sollst du dich denn eigentlich genieren? Keine Angst, nur keine Angst. Mit Jula Trebitsch, der ab 1976 nahezu alle Fernsehproduktionen mit Rühmann übernimmt, gelingt Heinz Rühmann 1956 in Zuckmeyers Hauptmann von Köpenick, Regie Helmut Keutner, der internationale Durchbruch auf dem Filmfestival in Venedig. Die Wandlung Rühmanns vom Komiker zum Charakterdarsteller in der Rolle des Schusters Vogt, für den er alle wirkungssicheren Gestaltungsmittel und vertrauten Rühmann-Gesten abzulegen wusste, ist oft beredet und bewundert worden. Die allgemeine Verblüffung über sein gelungenes Durchbrechen des Rühmann-Klischees war wohl auch deshalb so groß, weil gerade sein Riesenerfolg als Charlies Tante die Leute massenweise in die Kinos zog. Ich würde sagen, so erstaunlich das sein mag, er hat sich nicht verändert. Er ist sich selbst treu geblieben, und zwar in allen Dingen. Helmut Keutner, der mit Rühmann 1940 schon Kleidermachen Leute gedreht hatte. Er ist ein ehrlicher Makler seiner Begabung gewesen. Und es war im Grunde dasselbe. Er ist der seltsame Fall eines reaktionären Revolutionärs. Man sagt immer, Sie haben Ihr Fach gewechselt, Herr Rühmann. Das Fach habe ich eigentlich nicht gewechselt. Ich bin nur ernster geworden und bin eigentlich verantwortungsvoller im Laufe der Jahre geworden und bin eigentlich das geblieben, nur sparsamer, so wie ich angefangen habe. Auf den Bambi für die größte Beliebtheit beim Publikum ist Rühmann in den 60er Jahren geradezu abonniert. Mit einer einzigen Ausnahme erhält er ihn von 1962 bis 1973 jedes Jahr in Folge. Dem Großen Verdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland folgt das Große Verdienstkreuz mit Stern und wieder ein paar Jahre später das Große Verdienstkreuz mit Stern und Schulterband. Rühmann erhält die Goldene Leinwand, den Goldenen Bildschirm, die Goldene Kamera und den Golden Gate Award. Goldenen CDs und goldenen Ehrenmünzen von München und Berlin folgen Ehrenmedaillen und Ehrenmitgliedschaften und sein Heimatland Nordrhein-Westfalen verleiht ihm 1989 schließlich auch den Professor Honoris Causa für Kunst und Wissenschaft. Seinen 90. Geburtstag am 7. März 1992 feiert er vom ZDF Live aus dem Prinzregententheater München übertragen in Anwesenheit von Bundespräsidenten und Bundeskanzlern wie mit der ganzen Nation. Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen. Er will uns Stufe um Stufe heben, weiten. Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise und traulich eingewohnt, so droht erschlaffen. Nur wer bereit zu Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewohnheit sich entraffen. Dennoch hätte selbst Rühmann nicht bis zum heutigen Tage derart populär bleiben können, wenn es nicht das deutsche Fernsehen und die deutsche Wiedervereinigung gegeben hätte. Auch wenn Wim Wenders ihn sozusagen filmhistorisch noch einmal einzubinden verstand, in seinem Opus »In weiter Ferne so nah«, hörte die Kinoproduktion für Rühmann doch spätestens 10 Jahre früher auf. Mit »Gefundenes Fressen« von Michael Verhoeven 1977, Rolf von Sydows »Ein Zug nach Manhattan« 1981 und Wojciech Jaźnys »Es gibt noch Haselnusssträucher« 1983. Die Kurt-Götz-Verfilmungen Das Haus in Montevideo, Dr. Metiop Praetorius und Hokus Pokus mit Ruth Leuwerig und Lieselotte Pulver oder sein Meisterdetektiv im Priesterkleid, Chestertons Pater Brown, lagen schon ein Vierteljahrhundert zurück, als Rühmann selbst in den 90er Jahren noch von 68% aller Deutschen als Vorbild angesehen wurde, obwohl allenfalls 10% von denen noch ins Kino gingen. Das ist vor allem auf die Präsenz, derer er sich im Fernsehen erfreuen konnte, zurückzuführen. Ich sing von früh bis spät, ich sing so oft es geht, ich sing, man glaubt es kaum, mitunter auch im Traum. Ich sing beim Sonnenschein, ich sing beim Mondenschein, ich sing das Wolga-Lied und Händchen klein. Mir geht's gut, ich bin froh und ich sag dir auch wieso, weil du mich gut verstehst. Und mit Rat und mit Tat als mein guter Kamerad mit mir durchs Leben geht. Ich will Freud und auch Leid mit dir teilen. Ohne dich fang ich gar nicht mehr an. Mir geht's gut, ich bin froh und ich sag dir auch wieso, weil ich dein Freund sein kann. Die deutsche Wiedervereinigung fand zuerst im Fernsehen statt. Als die antifaschistischen Staatsgründer der DDR sich entschlossen, ihr Programm mit den von der Roten Armee eroberten NS-Filmarchiven anzureichern, um mit dem ständigen Programmzuwachs im Westfernsehen konkurrieren zu können. Nahezu die Gesamtproduktion der von Goebbels zensierten NS-Filmindustrie ist in unser Heimkinoprogramm übernommen worden. Die UFA-Ästhetik hat inzwischen ihre Fortsetzung in den Serien des deutschen Fernsehens gefunden. Damals war das Kriterium für Akzeptanz das gesunde Volksempfinden, heute ist es die Quote. Spörl fehlt uns sehr heute. Ich betone es immer wieder, weil er auch in meinem Sinne und eigentlich auch für meine Figuren gedacht hat. Das eine ist, wenn wir alle Engel wären, die Moselgeschichte, und das andere ist die Feuerzangenbowle. Wenn wir alle Engel wären, ließ Josef Goebbels 1936 mit dem Prädikat staatspolitisch und künstlerisch besonders wertvoll auszeichnen. Die Moral von dieser Spörl-Geschichte lag Rühmann so sehr, dass er sie nicht nur als Lieblingstext in seinen Erinnerungen, sondern auch nochmal in seiner Bildbiografie zitierte. Das Foto mit Leni Marenbach, die meine Frau spielte, ist aus der Schlusseinstellung vor den Moselweinbergen, in der ich einen Dialog hatte, der mir so recht aus dem Herzen kam. Ich weiß ihn noch heute Wort für Wort. Wenn wir alle Engel wären, dann hätten die Zeitungen nichts zu schreiben, die Zungen nichts zu reden. Schau, wenn wir alle Engel wären, wäre es ja auch nicht schön im Leben. Ja, ich weiß nicht. Na, da hätten die Leute nichts zu reden, Zeitungen nichts zu schreiben und die Gerichte nichts zu richten. Ich will doch was sagen, Hedwig. Jeder muss einmal über die Stränge schlagen. Es ist erwünscht, dass jeder einmal über die Stränge schlägt. In allen Ehren und so natürlich in allen Ehren und soweit Platz lustig vorhanden. Es lässt sich darin leben. Dann ist die Welt lustig und es lässt sich darin leben. Rühmann handhabte es persönlich auch so. Hier berührt sich die Privatmeinung mit dem Rollentext vollständig, wie es sich für ein Idol gehört. In allen Ehren und soweit Platz vorhanden, heißt dabei auf gut Deutsch, solange keiner davon weiß oder von seinem Wissen Gebrauch macht. Rühmann wusste seine Privatsphäre im Dritten Reich ebenso gut abzuschirmen wie in der Bundesrepublik Deutschland. Das Image des Mustergatten, den er wohl an die 3000 Mal gespielt hat, war in der öffentlichen Meinung aufrecht zu erhalten. Und das wurde respektiert, ob es nun die Ehe mit Maria Bernheim oder mit Hertha Feiler betraf, ob man Journalist zur Zeit der Nazis oder der freiheitlich-demokratischen Grundordnung war. Human-Touch-Geschichten werfen auf die Dauer mehr ab als die ungeliebte Wahrheit. Wirklich brenzlig wurde es für den Publikumsliebling eigentlich nur ein einziges Mal, als während der Vorbereitung zu seinem Clownsfilm »Wenn der Vater mit dem Sohne bei der Bavaria« die Presse mit Schlagzeilen über Fahrerflucht und Führerscheinentzug Rühmanns herauskam, während seine Frau Hertha Feiler in Berlin drehte. Offiziell dementierte die Münchner Polizeibehörde den Alkoholgehalt von 2,6 Promille, und Rühmanns nächtliche Begleiterin, eine 20-jährige Kontoristin aus der Filmbranche, die von Passanten ins Krankenhaus gebracht worden war, als er nach dem Aufprall an einem Laternenpfahl wieder Gas gegeben hatte, erstattete keine Anzeige. Die programmierte Rührung so vieler Mütter, Väter und Kinder durch den märchenhaft guten Pflegevater Heinz Rühmann konnte also fristgerecht eintreten. Und da wurde unser Gänseblümchen wieder, was? Ganz frisch und ganz weiß. Und da war es sehr froh, es bedankte sich bei der Sonne und versprach nie wieder spät schlafen zu gehen. Und weil es ein artiges Gänseblümchen war, hat es dieses Versprechen auch redlich gehalten. Und wenn es die König gefressen haben, dann blüht es auch noch heute. So ist es. Also gute Nacht, mein Gänseblümchen. Bitte noch unser Lied. Was willst du noch? Na, jetzt Schluss. Schluss, Schluss, Schluss. Bitte, bitte, bitte, bitte. Was? Bitte, bitte, bitte, bitte. Na gut. Also, bitte, bitte, bitte, bitte, aber ganz kurz. Lali, nur da man im Mond schaut zu, wenn die kleinen Babys schlafen, drum schlaf auch du. 3 Jahrzehnte später liest Rühmann Jahr für Jahr in der St. Michaeliskirche Hamburg Geschichten zur Weihnacht, die zu einem Medienereignis gemacht werden. Vom tapferen Schneiderlein des deutschen Volkes hat Rühmann sich zum altersweisen Humanitätsapostel stilisiert. Ich mache mir große Sorgen um die deutsche Jugend, sagt er in die überall für ihn bereitstehende Kamera und erinnert statt an den Köpenick oder den Schweg lieber an den Jugendrichter und den Pauker und all die gütigen, weisen, gerechten, wenn auch strengen Väter, die er seit seinem Clownsfilm mit Oliver Grimm gespielt hat. Der Erwachsene, wie Jugend sich ihn träumen mag, wurde zu seiner Lieblingsfigur. In diesen Filmen triumphieren hartnäckige Toleranz und unverbrüchliches Wohlwollen über Vorurteil und verbiesterte Hilflosigkeit. Die Philosophie des Clowns, die Rühmann schließlich für sich selbst entdeckt zu haben glaubte, die internationale Sprache des reinen Gestus, erschöpfte sich, wenn er sie übersetzte, auch in Sentenzen. Aber vielleicht lag darin das Geheimnis seiner Wirkung und der Bewunderung für ihn. Seine letzte autobiografische Veröffentlichung anlässlich seines 85. Geburtstags, Heinz Rühmann, ein Leben in Bildern, beschloss er mit einer Adresse an sein Publikum. Mein liebes Publikum, Sie haben mich ein Leben lang begleitet und Sie haben mitgespielt. Das sollen Sie wissen. Ich ziehe meinen kleinen Hut, verbeuge mich vor Ihnen und danke Ihnen. Ihnen allen. Ihr Heinz Rühmann. PS: Ich schließe jetzt das Buch. Ganz leise. Weil ich nachdenken muss. Verstehen Sie das? Hängt ein Pferdehalfter an der Wand und ein Sattel hängt gleich nebenan. Fragt ihr mich, warum ich traurig bin, schau ich nur zum Meer der Halfter hin. Ich seh das Eisen, das mein Pony trug. Es ist das Eisen, das ich selbst ihm schlug. Sein Zaumzeug rostet jetzt im Stall. Doch mein Pony seh ich überall. Es war mein Freund wie niemals. Den Platz in meinem Herz verliert er nie. Nun hängt der Pferdehalfter an der Wand und sein Sattel hängt gleich nebenan. Ich denk, dass ihr mich jetzt versteht, warum so nah mir sein Ende geht. Ein Mann für alle Orden. Heinz Rühmann von Helmer Harald Fischer. Mit Heinz Rühmann, Ellen Frank, August Everding, Helmut Keutner, René Wasserzug. Und Felix von Manteuffel, Klaus Jepsen, Helmer Harald Fischer. Ton Peter Awer, Iris König. Assistenz Claudia Erler. Regie Friederike Wigger.